Sicherlich Allah gehört, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist. Es folgen diejenigen, die anstatt Allahs Teilhaber anrufen, ihren falschen Göttern. Sie folgen nur Mutmaßungen und sie stellen nur Schätzungen an.